Wir sind jetzt verbunden mit Ulrich Tilgner, Korrespondent in der iranischen Hauptstadt Teheran. Dort ist man 2,5 Stunden weiter als bei uns. Herr Tilgner, guten Morgen. Wie ruhig ist der Morgen bei Ihnen und wie war die Nacht? Der Morgen ist sehr ruhig. Das ist eigentlich auch in den vergangenen Tagen so gewesen. Die Stadt erholt sich. Heute ist die Normalität größer als an den Vortagen. Denn Sonntagmorgen sind viele Menschen nicht zur Arbeit gegangen. Dort war der Verkehr spürbar weniger. Aber es gibt jetzt hier die Normalität des Protestes, so muss man das eigentlich nennen. Also abends und nachts wird protestiert und tagsüber ist dann ein gedämpftes Leben da, aber das ist von außen kaum zu spüren. Es fehlt der ganz große Verkehr, es fehlen die Riesenstaus dieser Megastadt, die Teheran ja nun einmal ist. Und heute Nacht war es auch ruhig, ruhiger als in den Nächten zuvor. Das ist ganz eindeutig so gewesen. Was ist das für ein Zeichen? Wofür steht das? Dass der Protest in einer sehr organisierten Form jetzt stattfindet. Es gab ja diese Ausbrüche der Verzweiflung, der Wut über ein gefälschtes, und so sehen es die Demonstranten, Wahlergebnis. Das war am Samstag der Fall. Am Sonntag diese riesige Menschenansammlung in den verschiedenen Stadtteilen, dann eine gewaltige Demonstration und von diesem Moment ab kriegte das Ganze ein organisiertes Vorgehen. Da hat ja Mir Hossein Mousavi vorgestern gesprochen und das hat zum einen den Menschen in Teheran Selbstbewusstsein gegeben und zwar denjenigen, die gegen die Regierung sind und auf der anderen Seite ist damit auch so etwas Organisiertes in diesen Protest gekommen. Das konnten Sie gestern sehen, da gab es ja die Demonstration der Anhänger der Regierung im Zentrum der Stadt, eine Stunde bevor sich dort die Anhänger der Opposition treffen wollten. Und die sind dann in die Straßen im Norden ausgewichen und auch Richtung Süden, also alles in Teheran. Und es hat sehr, sehr wenig Zusammenstöße gegeben. Einige Motorräder von paramilitärischen Organisationen sind angezündet worden, aber sonst war es relativ ruhig und es gab auch nicht diese üblen Schlägereien und Auseinandersetzungen und die Eskalation der Gewalt im Anschluss an diese Großproteste. Herr Tilgner, da die Fernsehbilder immer so schön täuschen können, sagen Sie uns doch, wer hatte denn da die Oberhand zahlenmäßig? Es sah im Fernsehen so aus, als wären das eigentlich gleich große Gruppen, sowohl die Anhänger wie auch die Gegner von Ahmadinejad. Also ich würde zwei Sachen sagen. Am Tag vorher waren die Gegner mehr. Die hatten sich ja formiert, obwohl die Demonstration verboten war. Aber Sie können sehen bei den Bildern, es sind große Teile der Bevölkerung, die auf der einen und auch die auf der anderen Seite stehen. Und das macht ja die Situation so prekär. Ahmadinejad hat sehr, sehr viele Anhänger. Er hat in Teheran nicht die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Das sieht man auf den Straßen. Also die Gegner von Ahmadinejad, wenn sie sich frei formieren könnten, wären sicher in der Überzahl. Aber das bedeutet nicht so ganz viel, weil Iran ja doch ein Riesenland ist mit 70 Millionen Einwohnern. Die Bevölkerung ist an der jetzigen Frage gespalten. Aber eines ist deutlich, die Opposition hat Boden gut gemacht. Die Regierung ist in Misskredit geraten, gerade auch wegen der Auseinandersetzung. Es hat vor 3 Tagen einen Angriff auf ein Studentenwohnheim gegeben. Da sind Studenten getötet worden. Der Parlamentspräsident ist dort gestern hingegangen und hat gesagt, der Innenminister sollte für Wiedergutmachung sorgen. Also auch in den Reihen des konservativen Parlaments gibt es Kritik an dem Vorgehen der Regierung. Und die Opposition beschränkt sich auch nicht nur auf die Hauptstadt, auf Teheran. Sicherlich gibt es Proteste in den großen Städten, in der Provinz. Das ist einmal in Shiraz gewesen, das ist in Tebris gewesen, das ist in Isfahan gewesen, das ist in Rasht gewesen. Also es gibt eine ganze Reihe von Städten, in denen Demonstranten gegen die Regierung auf die Straße gegangen sind. Aber das Ausmaß dort ist schwer zu bestimmen, weil sie haben ein Problem hier, wenn sie mit den Anhängern der Regierung sprechen, dann sagen sie, das sind einige Radikale, meist Studenten, die hier ihren Unmut freien Lauf lassen und das in einer Form tun, die wir nicht akzeptieren können. Und wenn Sie mit Anhängern der Opposition sprechen, dann sagen Sie, es gab gewaltige Demonstrationen hier und dort. Und jetzt wird es schwierig. Die Kommunikation im Lande funktioniert nicht mehr richtig. Wie sollen Sie das beurteilen können? Das ist ja die Problematik der Arbeit heute. Sie können nicht mehr an die verschiedenen Stellen der Stadt gehen. Und gestern ist 6 Stunden das Internet ganz langsam gewesen. 6 Stunden gab es kein Mobiltelefon. Da kann man natürlich gar nicht mehr herausfinden, was eigentlich passiert. Sie sind an einem Platz, dort sind sie gebunden und die Kommunikation bricht ab. Also das ist sehr, sehr schwierig. Sie können nicht mehr richtig beurteilen, was passiert. Wagen Sie dennoch eine Prognose, wie das weitergeht, Herr Tilgner? Ich glaube, es gibt eine Art von Dauerprotest in der Form des zivilen Ungehorsams. Das hat sich in den vergangenen Tagen schon abgezeichnet. Die Anhänger von Mir Hussein Mousavi sind ausgesprochen diszipliniert. Sie gehen ganz ruhig durch die Straßen. Sie müssen sich vorstellen, das ist eine merkwürdige Situation, wenn Tausende erst auf den Bürgersteigen, dann auf den Fahrbahnen laufen und nichts sagen. Frauen gehen durch die Reihen der Demonstranten und halten ihre Finger an die Lippen. Ruhe soll herrschen, man will nicht provozieren. Und eines ist auch so, nach iranischem Recht dürfen Demonstrationen friedlich ohne Waffen, darf man einfach so durchführen. Also es wird sehr geschickt hier gearbeitet und diese Form des Protestes soll weitergeführt werden. Für heute ist auf einem anderen großen Platz in Teheran wieder etwas angekündigt und dann geht das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Demonstranten, Polizisten wieder los. Möglicherweise gibt es dann auch wieder eine Kundgebung, das weiß man vorher nicht. Und diese Taktik dürfte es in den kommenden Tagen dann weitergeben. Das heißt, man muss mit diesem zivilen Ungehorsam mit immer neuen Demonstrationen rechnen. Ulrich Tilgner, danke für die Informationen aus Teheran.